Urkundgabe 5102. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.04.1951. Schule des Geistes. Die Schule des Geistes müsstet ihr alle absolvieren, wollet ihr euch für die Ewigkeit das Recht erringen, im geistigen Reich zu weilen, als lichtdurchstrahlte selige Geistwesen, die in Macht und Kraft schaffen können in Übereinstimmung mit meinem Willen. Diese Schule des Geistes ist für euch das Erdendasein, das wohl oft unerträglich schwer auf euch lastet, jedoch dann auch einen höheren Erfolg zeitigen kann, wenn ihr mit bestem Willen nur eure geistige Vollendung anstrebet und euch von den Widerwärtigkeiten des Lebens nicht niederdrücken lasset. Wenn ihr das Erdenleben nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck ansehet. Stets müsstet ihr bedenken, dass es nur eine überaus kurze Phase ist, wo ihr im Ich-Bewusstsein auf dieser Erde lebt, dass aber diese kurze Phase entscheidend ist für die Ewigkeit. Bedenket, dass in dieser kurzen Erdenzeit der freie Willensentscheid von euch gefordert wird und dass ihr diesen nur dann ablegen könnet, wenn von zwei Seiten auf euch eingewirkt wird und eine Seite den Sieg über euch gewinnt. Verständlicherweise wird dies einen Kampf kosten, den ihr selbst als Mensch zum Austrag bringet. Eure geistige Vollendung liegt also nur in eurer eigenen Hand, wird aber von mir in jeder Weise begünstigt, auch wenn euch das nicht offensichtlich ist. Denn ich will doch, dass ich euch gewinne, nicht aber, dass ich euch verliere. Also müsstet ihr auch davon überzeugt sein, dass ich eines jeden Menschen Schicksal so gestalte, dass er sein Ziel, die geistige Vollendung auf dieser Erde, erreichen kann, wenn sich sein Wille recht entscheidet. Und so weiß ich auch, welchen Gefahren er erliegen könnte, und ich wende solche möglichst von ihm ab, womit jedoch nicht ausgeschaltet ist, dass er Kraft seines freien Willens dennoch unterliegen kann. Aber sein Lebensschicksal ist stets geeignet, die höchstmögliche Vollendung zu fördern. Es ist das Erdenleben nur eine kurze Phase, und selbst wenn es das schwerste Schicksal mit sich bringt, wiegen seine Leiden nicht die Seligkeit auf, die er sich schaffen kann bei recht genütztem Willen. Nicht eines meiner Geschöpfe überlasse ich willkürlich seinem Schicksal. Ich betreue ein jedes stets und ständig, denn ich will, dass die Schule des Geistes von Erfolg ist. Und ist der Mensch sich immer dessen bewusst, dass nichts geschieht oder nichts zugelassen wird ohne meinen Willen, der immer einen geistigen Erfolg bezweckt, dann hat er auch stets die Möglichkeit, gedanklich mit mir in Verbindung zu treten und meinen Willen sich selbst geneigt zu machen. Denn ich bin für alle meine Geschöpfe der Vater, der sich liebevoll seinen Kindern zuneigt, so nur ein leiser Ruf sein Ohr berührt, ein Hilferuf in geistiger oder auch irdischer Not. Ihr seid doch nicht allein. Ihr habt einen, der euch liebt und nur euer Bestes will. Warum rufet ihr ihn nicht an und traget ihm eure Nöte vor? Lasset euch nicht durch irdische Not abdrängen von mir, sondern lasset euch von ihr zu mir hintreiben. Dann wird sie euch wahrlich nicht mehr so schwer drücken, weil ich euch das Kreuz tragen helfe, das euch schicksalsmäßig auferlegt ist, nach meinem weisen Ratschluss und Erkennen, was euch dienlich ist zur geistigen Vollendung. Die stille Ergebung in meinen Willen ist dann schon der rechte Willensentscheid, den ihr ableget. Denn dann stehet ihr nicht mehr wider mich, sondern ihr habt den Widerstand aufgegeben und mich anerkannt. Ihr habt dann die Schule des Geistes absolviert mit größtem Erfolg, und es wird euer Ende auf Erden ein leichtes sein. Amen.